36 Jahre lang haben sie in dieser Welt gelebt, sagte er. Durch wechselvolle Schicksale und Launen hindurch habe ich sie ununterbrochen von Stufe zu Stufe sinken sehen. 15 Jahre sind es her, dass sie mit einem Diebstahl begonnen haben. Noch vor 3 Jahren hätte das Wort Mord genügt, um ihnen das Blut aus den Wangen zu treiben. Gibt es wirklich noch ein Verbrechen? Eine Grausamkeit? Eine gemeine Handlung, vor der sie heute zurückschrecken? In 5 Jahren werde ich sie auch darüber ertappen. Tiefer, immer tiefer führt ihr Weg und nichts außer dem Tode kann sie aufhalten. Wahr, sagte Markheim heiser. Ich habe bis zum gewissen Grade dem Bösen nachgegeben. Aber so geht es allen. Selbst die Heiligen werden durch die pure Tatsache, dass sie leben, weniger wählerisch und nehmen die Farbe ihrer Umgebung an. Ich werde eine einzige schlichte Frage an Sie richten, sagte der andere. Und aus Ihrer Antwort werde ich Ihnen Ihr moralisches Horoskop stellen. Sie sind in vielen Dingen laxer geworden, vielleicht mit Recht. Wenigstens machen es alle Menschen so. Aber, das zugegeben, sind Sie in irgendeinem, wenn auch noch so geringfügigen Punkt, sich selbst gegenüber strenger geworden? Oder lassen Sie überall die Zügel schießen? In irgendeinem Punkt? Wiederholte Markham in qualvoller Überlegung. Nein, fügte er verzweifelt hinzu. Nirgends. Überall bin ich bergab gegangen. Dann, sagte der Besucher, dann begnügen Sie sich mit dem, was Sie sind. Denn Sie werden sich niemals ändern. Die Worte Ihrer Rolle auf dieser Bühne sind unwiderruflich niedergeschrieben. Markheim stand lange schweigend da. Der Besucher war der Erste, die Pause zu unterbrechen. Da dem so ist, sagte er, soll ich Ihnen das Geld zeigen? Und die Gnade? Rief Markheim. Haben Sie es mit der nicht auch schon versucht? Entgegnete der andere. Sah ich Sie nicht vor 2, 3 Jahren bei religiösen Versammlungen? Hat nicht Ihre Stimme in dem Choral am lautesten geklungen? Wahr, wahr, sagte Markheim. Ich sehe klar, wohin mich die Pflicht jetzt führt. Ich danke Ihnen aus tiefster Seele für die Lehren, die Sie mir gegeben haben. Sie haben mir die Augen geöffnet. Endlich erkenne ich mich als den, der ich bin. In diesem Augenblick tönte der grelle Klang einer Türglocke durchs Haus und der Besucher änderte, wie auf ein verabredetes und erwartetes Zeichen, sein Benehmen. »Das Dienstmädchen«, rief er. »Es ist zurückgekommen, wie ich Ihnen voraussagte.